Manchmal möchte man wissen, wie lange etwas dauert. Dann fragen Sie: Wie lange bist du auf der Konferenz in Berlin? Von Montag bis Freitag, die ganze Woche über. Bei der Antwort benutzen Sie temporale Präpositionen. In diesem Beispiel von bis. Nach der Dauer von etwas können Sie auch so fragen. Ab wann kümmerst du dich um die Terminplanung? Ab morgen kümmere ich mich darum. Den Beginn der Handlung markieren Sie dabei mit der Präposition ab. Eine Handlung oder einen Zustand, der früher begonnen hat und noch andauert, beschreiben Sie mit seit. Seit wann arbeitest du an der Präsentation? Ich arbeite schon seit einer Woche daran. Den Endpunkt geben Sie mit bis an. Und bis wann wirst du daran arbeiten? Ich denke, ich werde bis morgen daran arbeiten. Mit über und während markieren Sie einen Zeitraum. Ich muss über das Wochenende arbeiten, um alles fertigzustellen. Während der Woche habe ich es nicht geschafft. In Ihrem Begleitheft in Übung 9 finden Sie eine Übersicht, welchen Kasus diese Präpositionen verlangen. Und wenn Sie nun meinen, diese Präpositionen sind zu kompliziert, gibt es einen schönen Ausdruck. Kommt Zeit, kommt Rat. Damit ist gemeint, dass die richtige Antwort oder die Lösung eines Problems kommt, wenn man nur Geduld hat.